nicht erhofft und es zeigt höchstens, wie spannend und interessant das Thema ist. Und ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Abend. Ich stelle Ihnen kurz vor, hier auf der linken Seite, der Dieter Stolbe war Kreissprecher der Linkspartei 2006 bis 2008. Der wird heute Moderation übernehmen. Und Robert Kurz brauche ich in Erlangen eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ich sage bloß, dass das ist und übergebe gleich das Mikro weiter. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Sie hier alle begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung Israel und die Linke. Sie haben es ja auf den Plakaten sicherlich gesehen, mit die Linke ist nicht die Partei gemeint, sondern eben die politisch Linke, die also natürlich wesentlich mehr als die Partei ist. Das sage ich als Parteimitglied der Linken. Israel und die Linke. Warum dieses Thema? Warum dieses Thema? Es ist bei uns im Kreisverband der Partei Die Linken sehr kontrovers diskutiert worden und man hat sich nicht darauf einigen können, hier als Mitveranstalter aufzutreten. Also das heißt, ich bin hier als normales Parteimitglied und als Mensch und natürlich auch mit einer persönlichen Betroffenheit zum Thema Israel, weil ich kann mich da noch sehr gut erinnern, als ich da als Jugendlicher in Amsterdam war und mir dieses Anne-Frank-Haus angeschaut habe. Und seit der Zeit habe ich eigentlich gespürt, dass es eigentlich für mich völlig klar ist und völlig alternativlos ist, dass es den Staat Israel geben muss und dass ich auch dafür eintrete, bei aller Kritik, die man vielleicht sonst an der Politik haben mag. Aber das ist für mich absolut alternativlos. Das spüre ich, da brauche ich politisch gar nicht zu argumentieren. Das kann außerdem der Robert Kurz sehr viel besser als ich. Also wie gesagt, das Thema einerseits die persönliche Betroffenheit, andererseits ist es eben so, wenn man sich denn jetzt eben vor den Infostand stellt, unserer Partei beispielsweise, und man redet so mit den Leuten und jetzt hier also auch gerade mit dieser ganzen Sozialstaatsdiskussion, Gesundheitsdiskussion, die geführt wird, dann bekommt man eben sehr schnell von den Leuten, und das macht so schwierig, Zustimmung, die aber dann sehr schnell drauf abheben, ja, und mit dem Kapitalismus, und das ist ja heute alles so global, und und wenn das nicht so weltweit alles agieren würde, dann wäre es überschaubarer, als ob ein deutscher Kapitalismus humanistischer oder sonst irgendwie besser wäre, ist natürlich meiner Meinung nach der totale Unfug, wird aber eben von einer stattlichen Minderheit von Menschen so präsentiert. Und dann wird auf die USA abgehoben und dann kommt eben doch auch einige Male das Thema Israel, wo ich dann eben dann gleich die Diskussion abwürge und sage, ey Leute, besinnt euch, wo ihr eigentlich jeden Tag in der Arbeit steht oder unter was ihr leidet, doch mit Sicherheit nicht unter irgendeinem anderen Staat, sondern es ist eben der deutsche Chef, der euch ausbeutet und es ist eben euer Arbeitsleben hier und das hat mal zunächst was mit Warenproduktion, mit Dienstleistungsproduktion zu tun und mit der Entlohnung, mit der Verwertung desselben und mit des Profites, den dann halt eben der Chef oder der Konzern macht. Also was schmeißen ja da alles zusammen? Und das ist eben, deswegen interessiert mich das Thema, weil ich eben weiß, dass der Robert Kurz das eben sehr gut auseinander analysieren kann, sehr treffend darstellen kann, was mir sehr schwer fällt. Und ich versuche dann halt immer auch aus seinen Texten das rauszuziehen. Ja, was sage ich denn den Leuten, damit die das wieder geordnet kriegen? Und dass man eben nicht alles zusammenschmeißt. Und da sind eben sehr, sehr viele Menschen, ich sage nicht alle, aber viele Menschen dabei, die eben durch die Art ihrer Kapitalismuskritik, der Kritik der jetzigen Zustände, eben letzten Endes Denkmuster bedienen, die dann eben sehr leicht weiter auch antisemitische Züge annehmen können, ohne dass sie es vielleicht wollen. Das ist aber schlimm genug. Und deswegen denke ich, ist dieses Thema sehr wichtig, auch jetzt, gerade wenn man sich eben fragt, wie sind die Verhältnisse jetzt, wie kann man sie verbessern? Man wird in der Diskussion nicht weiterkommen ohne solche brillanten Analytiker wie der Robert Kurz, der eben in der Lage ist, das auch lückenlos auseinander zu analysieren und darzustellen. Und diese Verpflichtung haben wir als Linke, darauf zu drängen, dass solche Veranstaltungen gemacht und weiterentwickelt werden. Und da übergebe ich jetzt auch gleich das Wort an Robert Kurz. Von mir, sondern aufgrund der Einladung hier mache ich das jetzt zum ersten Mal. Hintergrund sind ein paar Texte, die ich geschrieben habe, die sehr kontrovers diskutiert worden sind in der Linken. Linken jetzt meine ich jetzt nicht allein oder nicht so sehr die Linkspartei, sondern eben die verschiedenen Linken, Linksradikalen im sehr weiten Sinne linken Szenen, Bewegungen und so weiter. Und das Internet zum Beispiel ist ja da ein Forum, wo man dann wirklich eine Flut von Reaktionen studieren kann. Also es kann sein, dass ich Sie jetzt so eine gute Stunde oder so oder mindestens traktieren muss. Thema also Israel und die Linke. Es ist ja so, das ist ja eine Binsenweisheit, der Nahostkonflikt und damit Israel ist ein weltgesellschaftliches Problem, ein Auseinandersetzungsfeld, das die Geister scheidet, eben auch innerhalb der Linken. Ich denke aber, als allererstes muss, und das ist ja in der Einführung schon angeklungen, als allererstes mal muss man feststellen, Israel ist Feindbild Nummer eins, nicht erst seit heute, für den globalen Antisemitismus. Also etwas, eine Ideologie, die wirklich inzwischen weltweit in Erscheinung tritt. Und zwar eine der mörderischsten Ideologien der modernen Geschichte, die schon immer mit extrem autoritären und reaktionären Tendenzen verbunden war, wie sich eben nicht zuletzt in Deutschland gezeigt hat. Man sollte deshalb meinen, dass die Linke im weitesten Sinne, trotz aller sonstigen Differenzen, eine grundsätzliche Solidarität mit Israel demonstrieren müsste gegenüber diesem Syndrom dieses globalen Antisemitismus und seiner Mordgeschichte. Aber vielleicht zu keiner Frage hat in der deutschen, europäischen und mittlerweile in der globalen Linken, gerade auch in der sogenannten Radikalen, eine heftigere Polarisierung stattgefunden. Verschärft seit dem Zusammenbruch des Realsozialismus und seit den, wie ich es nenne, den Weltordnungskriegen des Westens unter Führung der USA in Jugoslawien, Afghanistan und im Irak, sowie dem seitherigen sogenannten Krieg gegen den Terror, eben vor allem islamistischer Prägung. Ich habe gesagt, ich trage diese Polarisierung mit, und zwar eben vom Standpunkt, das sage ich gleich vorweg, vom Standpunkt eben einer grundsätzlichen Israel-Solidarität aus. Und das hat zum Teil Irritationen hervorgerufen, was nun die Auseinandersetzung innerhalb der Linken der letzten 5 bis 10 Jahre angeht, also seit 9/11 und dann vor allem seit dem Irakkrieg 2003, weil ich damals, und das vertrete ich auch heute noch, gegen diesen Krieg Stellung genommen habe. Wie sah nun und wie sieht da diese Polarisierung aus auf Seiten derer, die damals für den Krieg waren? Es gab ja auch in der Linken eine sogenannte pro-westliche Position, eine, wie ich denke, trotz dem sie also einigermaßen laut aufgetreten ist, eine minoritäre, die hierzulande unter dem Label der Antideutschen firmiert. Das ist jetzt für Leute, die außerhalb der Linken sich bewegen, vielleicht sind das böhmische Dörfer, aber innerhalb der Linken ist das nun und auch zum Teil darüber hinaus ja sehr bekannt geworden. Und ich habe mich damals gegen diese Position sozusagen aufgestellt. Weil es da meiner Ansicht nach, und das ist immer noch so, zumindest bei der Hardcore-Fraktion, Entschuldigung, draußen vor dem Haus stehen Fahrräder, die sollte man bitte mal wegstellen, weil das ist ein Behindertenhaus hier und da kommen die Leute mit dem Rollstuhl nicht durch. Wäre das ganz nett, wenn man da eine Gasse freiräumt, dass da Platz ist, dann. Dankeschön. Bitte um Entschuldigung. Ja. Ja, ich habe mich also damals gegen diese Befürwortung des Weltordnungskriegs gegen den Irak gestellt und gegen eine bestimmte Haltung, die meiner Ansicht nach was anderes ist und war bei diesen Antideutschen als eine grundsätzliche Solidarität mit Israel. Dahergekommen ist es als eine, ja, die Formulierungen sind unterschiedlich, aber oft hieß es bedingungslose Identifikation. Und ich denke, das heißt, dass man innerhalb Israels keinerlei Widersprüche wahrnehmen will, was bedeutet, dass man so tut, als wäre dieser Staat nicht von dieser Welt. Und bedingungslose Identifikation ist etwas, was für mich eine versteckte Aggression beinhaltet. Wenn man das jetzt mal persönlich auf sich bezieht, wenn jemand mir sagt, ich identifiziere mich bedingungslos mit Robert Kurz, dann würde ich die Flucht ergreifen, weil das kann kein Freund sein. Das ist jemand, der sozusagen eine Identitätsposition aufbaut, die mit mir nichts zu tun hätte. Und ich denke, in gewisser Weise kann man das auch in Bezug auf diese meiner Ansicht nach nichts mit Solidarität zu tun habende Identifikation, blinde Identifikation eben auch sagen. Dabei geht es nämlich gar nicht um Israel in seiner wirklichen Existenz, sondern um eine ideologische Flucht bestimmter Teile eben dieser Linken in den bürgerlichen Heimathafen angesichts der globalen Krise. Also um eine Verteidigung des Kapitalismus als Zivilisation, eine Veräußerlichung der islamistischen Barbarei, auf der werde ich gleich noch dazukommen, als würde die auch nicht zu dieser Welt gehören, als wäre das nicht ein Produkt des Kapitalismus selber, des Globalen, und eben diese Befürwortung der kapitalistischen Weltordnungskriege, die meiner Ansicht nach Israel mehr geschadet als genützt haben, auch dazu komme ich dann noch. Also ich würde sagen, deswegen habe ich mich dagegen gewehrt, dass Israel hier, soweit das damit einbezogen wird in diese Debatte, sozusagen in ideologische Geiselhaft genommen wird. Also die Brisanz scheint irgendwo anders zu liegen. Also ich sage das jetzt so ausführlich, weil eben ich damit auch mit dieser Kritik an diesem Weltordnungskrieg, an dieser antideutschen Ideologie, wie ich es genannt habe, auch wiederum identifiziert worden bin und daraus meiner Ansicht nach falsche Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Also ich denke, Israel wird hier von so einer Haltung in ideologische Geiselhaft genommen, wie es ja überhaupt real um seine Selbstbehauptung kämpfen muss, letztendlich auch gegenüber seinen westlichen Unterstützern, die damit eben oft eigene strategische und taktische und eben auch ideologische Ziele verfolgen. Also ich denke, grundsätzliche Solidarität mit Israel heißt Solidarität mit einem Staat, mit dem Judenstaat in seinem Widerspruch, wie er wirklich ist, wie er von dieser Welt ist und eben nicht in dieser projektiven ideologischen Haltung. Das ist aber eben nur die eine Seite, denn ich habe schon gesagt, das ist eher eine minoritäre Position in der Linken. Ich sehe es eher so und ich befürchte es auch, dass sich das noch verstärken wird. Es gibt auf der anderen Seite eine eher mehrheitliche, mehr oder weniger offen anti-israelische Position in der Linken, die sich großenteils, aber nicht nur, als anti-imperialistisch bezeichnet. Das heißt, Israel wird überhaupt nicht mehr in Bezug auf den globalen Antisemitismus und seine Geschichte wahrgenommen, sondern nur noch als Vorposten des westlichen Kapitalismus oder sozusagen als Inkarnation des Kapitalismus überhaupt. Und damit natürlich genauso in ideologische Geiselhaft genommen, bloß andersherum. Und es scheint so, dass sehr viele Leute, die diesen Anti-Israelismus mit der Stellungnahme gegen den Weltordnungskrieg gegenüber dem Irak verbunden haben, die meine Kritik an diesem Weltordnungskrieg offensichtlich missverstanden haben oder so getan haben, als wäre das sozusagen kompatibel mit dieser anti-israelischen Position. Und das war es eben nie. Und das hat damals in der zugespitzten Situation des Irakkriegs, ist das vielleicht so interpretiert worden. Und ich denke, jetzt in anderer Weise sich zuspitzenden Situation, nicht erst seit der Gaza-Intervention von Israel, muss man von der Position aus, die ich vertrete, jetzt eben erst recht und mehr noch diesen anderen Pol dieser innerlinken Polarisierung, nämlich diesen anti-israelischen sogenannten Anti-Imperialismus, mal richtig voll frontal an den Karren fahren und eben zeigen, dass das mit Emanzipation, mit Kapitalismuskritik, mit emanzipatorischer überhaupt nichts zu tun hat. Also ich habe eigentlich daran nie einen Zweifel gelassen, auch schon in der Auseinandersetzung mit den Antideutschen nicht. Es gab nie einen Zweifel daran, dass für das, was ich vertrete, die Solidarität mit Israel zu dieser Auseinandersetzung um den Weltordnungskrieg völlig quer liegt dass also es überhaupt keinen Zweifel auch geben kann an dieser Kritik, dieses kruden sogenannten Anti-Imperialismus, der nun mittlerweile mehr ein Anti-Israelismus als sonst irgendwas ist. Das nur sozusagen zum Einstieg, um hier eine Unzweideutigkeit mal klar zu machen, weil ich eben von verschiedenen Seiten her darauf angesprochen worden bin und so getan worden ist, als hätte ich nun einen grundsätzlichen Schwenk vollzogen, weil ich damals gegen den Irakkrieg war und damals aber auch schon Israel solidarisch war. Und jetzt wird mir das so ausgelegt, als würde ich plötzlich hier eine andere Position vertreten, als ich es damals gemacht habe. Um hier wirklich Klarheit zu gewinnen, muss man natürlich, was ich, denke ich, wahrscheinlich hier eigentlich voraussetzen können müsste, ich weiß es aber nicht, also ich sage trotzdem einiges dazu, nämlich was Antisemitismus überhaupt ist. Ich kann es jetzt natürlich nicht grundsätzlich in all seinen Facetten aufrollen, aber es gibt eine Vorgeschichte und die ist schon ziemlich happig. Das ist die mehr als tausendjährige Verfolgungsgeschichte im europäischen Christentum. Die Juden wurden verfolgt als die Christusmörder. Es war ein religiöser Antijudaismus mit aberwitzigen Zuschreibungen, die auch später immer wieder aufgetaucht sind. Juden als Kindermörder, als Brunnenvergifter, was weiß ich alles. Und eben auch zahlreiche Pogrome über die Jahrhunderte, nicht zuletzt nebenan in des Deutschen Reiches Schatzkästlein, nämlich in Nürnberg. Darauf aufbauend hat sich in der beginnenden Moderne, in dem Take-off des Kapitalismus im 17., 18. Jahrhundert, ein moderner Antisemitismus entwickelt. Also die Projektion auf die Juden, diese sozusagen Zuschreibung, dieser Antijudaismus hat sich transformiert in was anderes, sich amalgamiert mit den Erfahrungen und Leiden, die man mit dem aufkommenden Kapitalismus eben erfahren hat. Und zwar seit Luther schon in Deutschland und dann auch in der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie, also reihenweise gibt es da antisemitische Positionen, Äußerungen bei Kant, bei Hegel und eben bei vielen der berühmten Aufklärer. Nämlich Juden werden identifiziert mit der anonymen Macht des Geldes und insbesondere des zinstragenden Kapitals. Ja, überhaupt mit den versachlichten Beziehungen der Moderne, mit dem System des als bedrohlich erlebten Weltmarkts, der da im Entstehen begriffen ist, und der heute eben sich im Zuge der berühmten Globalisierung zu einem totalen System gemausert hat. Und da kommt auch die Projektion, eben die berüchtigte jüdische Weltverschwörung. Das wird alles den Juden zugeschrieben. Natürlich haben die jüdischen Menschen mit all dem nie irgendwas zu tun gehabt. Das ist die reine Projektion. Aber eben aus dieser Geschichte des religiösen Antijudaismus heraus diese Transformation, das fertig werden wollen mit den Leiden am Kapitalismus durch die Projektion auf die Juden als die vermeintlich billigste Art und Weise, damit fertig zu werden. Das heißt, wenn man das jetzt in Beziehung setzt, wie ich es tun muss als eben radikaler Kapitalismuskritiker, mit der marxischen Theorie, an die Stelle einer emanzipatorischen Kritik der gesellschaftlichen Formen dieses kapitalistischen Formzusammenhangs, dessen, was Marx als den wahren Geld- und Kapitalfetisch bezeichnet hat, an die Stelle einer rationalen Kritik und Verarbeitung und eben mit dem Ziel einer Transformation, eines drüber hinauskommens, tritt eine projektive, irrationale Zuschreibung auf eine bestimmte Menschengruppe. Das war zunächst eine im 19. Jahrhundert, als sich das immer mehr aufgefächert hat und ausgebildet hat, eine spezifisch kleinbürgerliche Ideologie von kleinen Warenproduzenten. Und die Quintessenz ist eigentlich auch da, wo es im 20. Jahrhundert weit über diese Begrenzung hinausgegangen ist, dieser moderne Antisemitismus, sozusagen ganz brutal vereinfacht gesagt, Kapitalismus wäre prima, wenn es die Juden nicht gäbe. Und das ist natürlich sozusagen exekutiert worden von den Nazis. Und etwas, was sozusagen im Hintergrund immer schwelt, wenn man glaubt, sozusagen, wenn man billig mit den Leidenserfahrungen im Kapitalismus fertig werden will. Ich will noch kurz sagen, dass es hier einen Unterschied zum gewöhnlichen Rassismus gibt. Rassismus kennen wir auch, übrigens auch seit der Aufklärung. Die ganzen berühmten Aufklärer, die waren auch großenteils Rassisten, vor allem gegenüber den Schwarzen, den Menschen schwarz, dunkler Hautfarbe, Schwarzafrika, aus der Kolonisierungsgeschichte natürlich. Aber der Rassismus hat sich eben sehr weit aufgefächert seitdem. Nicht nur gegenüber Menschen schwarzer Hautfarbe als sogenannte Untermenschen oder Kindmenschen, die man irgendwie paternalistisch sozusagen dirigieren muss, zivilisieren muss, und umgekehrt zum Antisemitismus. Antisemitismus, die Zuschreibung auf die Juden, siehe Weltverschwörung, siehe Identifikation mit der Macht des Geldes, also sozusagen der Antisemitismus, eine Ideologie, die eine Zuschreibung macht an ein negatives Übersubjekt, sozusagen einen negativen Übermenschen, als die man die Juden imaginiert, gegen die man sich verzweifelt wehren muss. Also die Antisemiten sind immer sozusagen, sind die Verfolgten, die fühlen sich als die Verfolgten. Nicht? Das ist in dieser irren, wahnhaften Projektion so drin. Die Leiden im Kapitalismus werden verarbeitet als Angriffe, versteckte der Juden auf die Menschheit. Also der Antisemitismus ist universell auf das negative Ganze der kapitalistischen Vergesellschaftung gerichtet. Der Rassismus dagegen ist lokal und partikular und daher sehr vielfältig. Es gibt Rassismen vielfältigster Art innerhalb verschiedener Länder. Es gibt Rassismus gegenüber Osteuropäern. Es gibt tausenderlei Rassismen, selbst in eben verschiedenen Weltregionen, selbst in Asien, rassistische Auseinandersetzungen und rassistische Ideologien, die sich auf die jeweiligen Nachbarn beziehen und so weiter. Also es gibt diesen Unterschied, natürlich ist beides zu bekämpfen, von einem kritisch-emanzipatorischen Standpunkt aus, weil es sich eben um destruktive, mörderische Ideologien handelt, die also die Erfahrung im Kapitalismus irrational und mörderisch verarbeiten. Ja, und was ist jetzt mit der Linken? Also zunächst, ich muss es ein bisschen historisch machen, der traditionelle Marxismus und die alte Arbeiterbewegung. Wie haben die sich dazu gestellt? Also man kann ganz klar sagen, da das war nicht auf gar keinen Fall antisemitisch. Ich kann nur als Schlaglicht mal, als der im Wilhelminischen Reich der Antisemitismus aufkam, wurde also in Berlin der Paul Singer, einer der sozialdemokratischen Führer, von großen Arbeiterdemonstrationen sozusagen bejubelt als Judenpaule. Also gewissermaßen, er ist einer von uns, gerade als jüdischer Mensch. Und wie kommt es dann dazu in der langen Geschichte, dass sozusagen hier untergründig was passiert, was sozusagen Linke dann anti-israelisch, antisemitisch werden lassen kann? Oder wenn auch nur verdeckt, ja, aber in irgendeiner Weise eben an etwas andockt, was in der alten Arbeiterbewegung im traditionellen Marxismus eigentlich ausgeschlossen war. Dazu muss man jetzt was zu der linken Theoriebildung und dem Verständnis von Kapitalismus sagen. Auch der Arbeiterbewegungsmarxismus, so nenne ich das, das ist diese Epoche, die einer Interpretation der marxischen Theorie, die zusammenfällt mit dieser Geschichte der modernen Arbeiterbewegung. Auch der hat zentrale Momente der marxischen Theorie entsorgt. Insbesondere das, was bei Marx figuriert als Kritik der abstrakten Arbeit, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, des Waren- und Kapitalfetischs, also eben auch der gesellschaftlichen Formen, dieses Formzusammenhangs, der kapitalistische negative Vergesellschaftung konstituiert, dieses universelle System von Markt und Geld und Konkurrenz hervorbringt. Aber diese marxische Kritik, diese Seite der marxischen Kritik auch entsorgt worden ist, sozusagen beiseite geschoben worden ist, das hat nicht zur Folge gehabt, eine Projektion der Leiden und Widersprüche auf die Juden in der alten Arbeiterbewegung. Sondern es hat einen anderen Weg zunächst genommen. Ich nenne das so die Funktion der Arbeiterbewegung und des traditionellen Marxismus für die kapitalistische Entwicklung. Man war sozusagen fortschrittlich im Sinne der kapitalistischen Entwicklung statt einer radikalen Kritik ihres basalen Formzusammenhangs. Ich nenne das nachholende Modernisierung. Nachholende Modernisierung als eine Funktion der Arbeiterbewegung, nämlich zum einen die Verstaatsbürgerlichung der LohnarbeiterInnen im Westen. Das war dieser Kampf um Anerkennung auf dem Boden der abstrakten Arbeit der kapitalistischen Formen. Die waren ja sozusagen, es gab noch nicht das allgemeine und gleiche Wahlrecht, es gab nicht die Versammlungsfreiheit, das Streikrecht, all diese Dinge. Und in diesem Kampf um Anerkennung auf dem Boden des Kapitalismus, statt eine grundsätzliche Kritik seines Formzusammenhangs wie bei Marx, da ist nicht nur diese Funktion nachholender Modernisierung angelegt, weil der Kapitalismus brauchte das ja, diese Anerkennung der Lohnarbeit als Rechts- und Staatsbürgersubjekt, sondern daraus ging dann auch eine Ideologiebildung der Arbeiterbewegung hervor, die sozusagen auf eine Verstaatlichung der kapitalistischen Daseinsformen durch die Arbeiterpartei zielte. Damit hat sich der Marx eigentlich nie so recht anfreunden können. Das war eigentlich gegen seine Grundposition gerichtet. Aber was dann rauskommt, war eine Vorstellung von Staatssozialismus. Ich habe es dann später genannt, Sozialismus des Adjektivs. Das heißt, diese Grundkategorien des Kapitalismus, die Marx eigentlich kritisiert hat, die wurden positiv, quasi fast schon ontologisch genommen und mit dem Adjektiv sozialistisch versehen. Eben die sozialistische Arbeit, die sozialistische Ware, das sozialistische Geld, der sozialistische Staat und so weiter. Richtig virulent geworden ist das eigentlich erst in der nachholenden Modernisierung auf der staatlichen Ebene, in der Peripherie des Weltmarkts durch die Revolution des 20. Jahrhunderts, die sowjetische, die Oktoberrevolution, die Entstehung des Realsozialismus, später eben die sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen. Also eine mit in diesem ideologischen Zusammenhang des Arbeiterbewegungsmarxismus entstehende, nachholende, verstaatlichte Industrialisierung und eben erst eine Einführung dieser kapitalistischen Formen von abstrakter Arbeit und Wertform und Geldform als flächendeckendes System in diesen Regionen. Und das firmierte dann eben als Sozialismus eigentlich nur eine Verstaatlichung der kapitalistischen Kategorien. So, jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Problem mit dem Antisemitismus und mit diesem verkürzten kleinbürgerlichen Antikapitalismus. Was war da der Unterschied? Warum ist die Arbeiterbewegung trotz ihres reduzierten Kapitalismusverständnisses nicht einfach antisemitisch geworden wie diese kleinbürgerlichen Strömungen? Wesentlich war, das Finanzkapital erschien in ihrer Theorie, Bildung und Rezeption der Marx'schen Theorie nicht als das Böse wie bei den Kleinbürgern, sondern als ein hoher technischer Grad der Vergesellschaftung, als eine Art innerkapitalistischer Fortschritt, nicht? Aktiengesellschaften, Finanzkapital als großflächige Organisierung der Produktion statt über kleine Klitschen. Und das wurde eben als Fortschritt gesehen. Das hat zum Beispiel der sozialdemokratische marxistische Theoretiker Hilferding vom Ersten Weltkrieg in seinem berühmten Buch Das Finanzkapital genauso beschrieben. Ja, also im Sinne der Marx'schen Theorie aus meiner Sicht heute verkürzt, aber eben nicht in diesem kleinbürgerlichen und letztlich dann antisemitischen Sinne als das Böse, sondern eben als Fortschritt, der dann bloß noch vom Sozialismus, vom Arbeiterstaat in dessen dann allgemeiner Verstaatlichung beerbt werden müsse. So war dieses Verständnis. Und deshalb wurde die bloße kleinbürgerliche Kritik des Finanzkapitals, die verkürzte, und der damit verbundene Antisemitismus bezeichnet durchgängig in der alten Arbeiterbewegung als der Sozialismus der dummen Kerle. Es wurde also schon wahrgenommen, dass das eine Wahnideologie ist. Es wurde auch wahrgenommen, dass hier was völlig daneben geht in der Wahrnehmung des Kapitalismus. Aber weil man eben selber bloß auf dieser ja sozusagen Modernisierungsschiene und in diesem Sinne dieses Verstaatlichungsprogramms das Ganze wahrgenommen hat, war es auch eine Verharmlosung sozusagen des Antisemitismus. Man hat das nicht so ganz ernst genommen. Nicht? Natürlich auch nicht wissen können, was daraus im späteren 20. Jahrhundert werden wird. Und diese Unterschätzung, diese Verharmlosung, denke ich, hat was mit dieser eigenen ja technokratischen, staatssozialistischen Verkürzung des Problems zu tun, dass man nämlich selber auch die nicht zu einer rationalen Kritik des Waren-, Geld- und Kapitalfetischs, wie bei Marx vorgestoßen ist, sondern dieses Problem eben mehr oder weniger zugedeckt hat. Und die Nazis dann, die Nazi-Ideologie, die hat eine irrationale, mörderische Thematisierung nicht des Warenfetischs gebracht, dieses gesellschaftlichen Formzusammenhangs, sondern wie das die Nazi-Zeitung Der Stürmer dann formuliert hat, der Jude macht den Menschen zur Ware. Also nicht diese Art und Weise, wie der Marx das dann genannt hat, die kapitalistische Produktionsweise, die beruht auf dem wahren Charakter der menschlichen Arbeitskraft, nur dadurch überhaupt eine allgemeine Waren- und Wertvergesellschaftung herstellt, den Weltmarkt, die universelle Konkurrenz, nicht das macht den Menschen zur Ware, sondern die Juden. Und mit dann in dieser grauenhaften Kippbewegung sozusagen, die dann wirklich durchschlagend ideologisch von der Macht, ideologischen Macht her geworden ist, in der großen Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit der 1930er Jahre. Und dann auch bis in die Arbeiterbewegung hineingegangen ist, teilweise aber auch eben die Zerschlagung dieser Arbeiterbewegung, ihre Vernichtung geradezu mit legitimiert hat. Nicht? Also auch diese historische Niederlage gegen die Nazis und in Italien gegen den Faschismus hatte natürlich was zu tun, dass man in diesem Arbeiterbewegungsmarxismus nicht im marxischen Sinn an das Problem heranreichte und dann aber die Nazis dieses Feld mit ihrer Wahnideologie besetzt haben. So, jetzt komme ich zum Staat Israel. Denn der Antisemitismus, der hat ja in ganz Europa und speziell in Deutschland und Österreich schon während des 19. Jahrhunderts und noch vor dem Ersten Weltkrieg sich formiert. Und wie hat er sich formiert? Es war geradezu ein Abstoßungsmoment in der eigenen Nationsbildung. In Deutschland hat ja die kapitalistische Nation sich erst sehr spät gebildet, eben 1871 die Reichsgründung. Und auch in Österreich erst nach dem Untergang des Habsburgerreichs. Und da war der Antisemitismus in gewisser Weise dieses Abstoßungsmoment in der eigenen Nationsbildung. Das heißt, die eigene nationale Identität wurde sozusagen definiert geradezu, nicht zuletzt durch Abgrenzung vom internationalen, als national unzuverlässig apostrophierten Judentum. Die Juden sozusagen als das andere. Was natürlich mit dieser verkürzten Kritik am Finanzkapital und mit dieser irrationalen Zuschreibung, die Juden als identifiziert mit der Macht des Geldes, durchaus konform gehen konnte. Das heißt, trotz formaler Emanzipation der Juden gab es diese Abgrenzung, diese Abstoßung. Und daraus entstand eben der berühmte Zionismus als Impuls einer eigenen Staats- und Nationsgründung. Das war ja klar, wenn die uns nicht haben wollen, wenn wir nicht wirklich Deutsche sein können, Österreicher, Franzosen und so weiter, dann müssen wir als Juden eine eigene Nation bilden und brauchen einen eigenen Staat. Und ich kann jetzt natürlich diese Geschichte nicht im Einzelnen nachvollziehen, aber eine durchschlagende Legitimation hat dieser Impuls des Zionismus dann eben bekommen im Zuge des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust. Das heißt, da war die Gründung Israels sozusagen absolut legitimiert und das wurde auch einmütig getragen von den Staaten der Anti-Hitler-Koalition, unterstützt die jüdische Staatsgründung, auch von der Sowjetunion, gerade auch von der Sowjetunion. Ja, und seitdem gibt es Israel. Und jetzt ist sozusagen die Frage, also wenn ich mich jetzt als linker, radikaler Kritiker des Kapitalismus dazu verhalte, ich versuche es zu formulieren mit einem Begriff des Doppelcharakters des jüdischen Staates. Denn natürlich kann man nur Staat sein in dieser Welt, so wie sie ist, als kapitalistischer Staat. Man kann überhaupt nur leben in der Teilnahme am Weltmarkt. Kein Staat kann autark existieren. Alle sind vermittelt über den Weltmarkt. Und insofern ist Israel natürlich ein kapitalistischer Staat wie alle anderen, mit all den Übeln, Widersprüchen und Problemen, mit Lohnkonflikten, mit einer linken Bewegung, mit Rechten, mit Nationalisten und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber ist Israel eine Antwort auf den und ein Gegenpol zum globalen Antisemitismus. Und daher hat es eine Legitimation, die kein anderer Staat hat. Es ist in pejorativer Weise ja von Antisemiten gesagt worden, der Jude unter den Staaten. Und man kann es aber auch drehen als die einzigartige Legitimation dieses Staates, weil er eben gerade erst recht zur Projektionsfläche für den Judenhass geworden ist. Ja, jetzt ist dann sozusagen der nächste Schritt, die Frage, wie komme ich jetzt wieder zur Linken? Also bis jetzt ist es ja noch nicht sozusagen rausgekommen, ist nicht geklärt. Wieso wird die Linke anti-israelisch? Ja. Und es hat, um es mal gleich zu sagen, überhaupt nichts mit der Armut und Kindersterblichkeit von Palästinensern zu tun. Das ist eine ganz andere Schiene und auf die komme ich jetzt. Wir haben es nämlich nach der Gründung Israels, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, mit einer Epoche zu tun, in der zunächst eine bestimmte Entwicklung oder Tendenz in der Weltgesellschaft eine wichtige Rolle gespielt hat. Nämlich die postkolonialen nationalen Befreiungsbewegungen und der damit verbundene sogenannte Antiimperialismus. Wenn man das jetzt von der marxischen Theorie her und von der grundsätzlichen radikalen Kapitalismus aus Kritik aus betrachtet, war es sozusagen eine nochmalige Verkürzung und Verflachung gegenüber dem traditionellen Arbeiterbewegungsmarxismus. Das heißt, es ging eigentlich noch nicht mal mehr unbedingt um eine staatssozialistische Planung oder Verstaatlichung der kapitalistischen Kategorien, sondern es ging vor allem um einen linken Nationalismus gegenüber den kapitalistischen Zentren als Hauptgesichtspunkt. Also einerseits noch weiter weg von der marxischen Theorie, andererseits sozusagen sich legitimierend durch den Impuls, der eigentlich auch schon bei den peripheren Revolutionen in Russland und China wirksam gewesen war, nämlich eigentlich nur der Kampf um nachholende Modernisierung, der Kampf sozusagen um Anerkennung als eigenständiges Subjekt auf dem Weltmarkt, der Kampf darum, sozusagen nicht zum Hinterhof der kapitalistischen Zentren degradiert zu werden. Ja, und das hat nun die westliche Linke, statt sozusagen die Begrenztheit dieses Impulses wahrzunehmen, hat die westliche Linke, auch gerade die sogenannte Neue Linke nach 1968, und da spreche ich jetzt auch von mir selber, ne? Ich bin damit damals in die Linke eingetreten, als junger Student, das hat sie, statt diese Begrenztheit wahrzunehmen, zu ihrem eigenen Ding gemacht, zu sozusagen dieser Antiimperialismus, diese verkürzte Kapitalismuskritik auf der Ebene, dieser Linksnationalismus, der also von den sogenannten Trikont-Bewegungen, Trikont die drei Kontinente, Asien, Afrika und Lateinamerika ausging. Und natürlich eine gewisse Verbündung des Realsozialismus, der Sowjetunion, der DDR und so weiter mit diesen nationalen Befreiungsbewegungen, gefärbt durch den Kalten Krieg. Und in dieser Konstellation jetzt gab es eine Abkehr der Linken von der Wahrnehmung Israels unter dem Gesichtspunkt des globalen Antisemitismus und eben hin zu dieser Wahrnehmung als sogenannter Vorposten des westlichen Imperialismus, vermittelt mit der Einbeziehung der PLO, der palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung, wie sie sich genannt hat, in diesen globalen Zusammenhang dieser postkolonialen nationalen Befreiungsbewegungen. Dieser palästinensische Nationalismus war natürlich ein anti-israelischer und das ist sozusagen der Anti-Israelismus gewissermaßen über diese Schiene zum Bestandteil des anti-imperialistischen Weltbilds geworden. Auf der Basis eines Linksnationalismus. Und zwar zunehmend mit Elementen des alten, des europäischen Antisemitismus eingefärbt, zumindest was sozusagen die Position angeht gegenüber dem Judenstaat, also die berühmte Formulierung der PLO, man müsse die Juden ins Meer treiben. Und das kam dann auch sozusagen im Schwang in der Neuen Linken in Westeuropa und in Deutschland. Die Palästinenser wurden sozusagen, wie es zwar von den Antideutschen, aber ich denke durchaus richtig formuliert worden ist, sie wurden zum Lieblingsvolk der Deutschen, aus naheliegenden Gründen. Wobei man hier von einer gewissen Doppelbödigkeit der sogenannten Neuen Linken sprechen kann, denn ich habe das so selber so miterlebt. Einerseits der Antifaschismus als tragende Säule des eigenen Denkens, das Aufbegehren gegen die Elterngeneration, die berühmte Frage, warum habt ihr das zugelassen, die Nazis? Und gleichzeitig ein militanter Anti-Israelismus im Kontext dieser anti-imperialistischen Orientierung. Und zwar mit auch heftig antisemitischen Zügen. Also ich erinnere nur an den Anschlag auf die Berliner Synagoge durch die Bewegung 2. Juni, auf die Zusammenarbeit zwischen RAF und PLO-Terror und auf entsprechende Orientierungen innerhalb der radikalen Linken. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Dieses Amalgam, ja? Die eigenen Alten angreifen, ja? Dafür, dass sie die Nazis zugelassen haben, und auf der anderen Seite, ja, diese Position einzunehmen, und zwar in einer unreflektierten Weise, wie es eigentlich schlimmer nicht geht. Ja. Es hätte ja zumindest in irgendeiner Weise hier eine Vermittlung stattfinden müssen, dass man sich selber erklärt. Ja. Und es hat einfach nicht stattgefunden. Also hier zeigt sich schon, dass so etwas Unbewusstes dabei auch passiert ist. Etwas, wo man sozusagen ja in gewisser Weise die eigenen Alten dann doch wieder in Schutz genommen hat. Ne? Jetzt sage ich es mal böse nach dem Motto, nicht? Die Deutschen werden den Juden den Auschwitz nie verzeihen. Ne? Sowas hat da mitgespielt, aber natürlich mit dieser antiimperialistischen roten Fahne, mit der Kalaschnikow und eben verbunden mit dem Krieg, Kritik am berechtigten Kritik am Vietnamkrieg und so weiter. Ja? Also ein schon sehr wüstes ideologisches Amalgam. So, und jetzt komme ich mit Riesenschritten zur heutigen Situation. Erstmal, diese ganze Epoche ist sozusagen zusammengebrochen Ende der 80er Jahre. Der Zusammenbruch der nachholenden Modernisierung im Krisenprozess der dritten industriellen Revolution. So nenne ich das, also die neue Weltwirtschaftskrise, die hat damals eigentlich schon ihren Anfangspunkt genommen. Und der Zusammenbruch des Realsozialismus, der ja auch Weltmarktteilnehmer war, nicht? Der auch über die Form eben diesen Sozialismus des Adjektivs, über die Warenform, Geldform, Warenform der Arbeitskraft, Lohn und so weiter, Lohnarbeit, in den Weltmarkt eingebunden war, damit in die globale Konkurrenz. Der ist da als erster gescheitert, aber eben auch diese nationalen Befreiungsbewegungen, die haben sich zersetzt, ihr Impetus, eine national zentrierte Entwicklung noch vollziehen zu können, hat sich gebrochen an der beginnenden Globalisierung. Sie konnten da nicht mehr mitziehen, mithalten. Das heißt, es gab einerseits einen Verlust der Zielsetzungen, der alten sozialistischen oder nationalrevolutionären Zielsetzungen, der aber nicht aufgearbeitet, nicht wirklich verarbeitet worden ist. Und es gab natürlich auch die falsche Interpretation seitens der westlichen Ideologen, das wäre nun der Endsieg des Kapitalismus, das wäre sozusagen der Sieg im Kalten Krieg gleichbedeutend mit eben dem Ende jeder Kritik des Kapitalismus und dem Ende sozusagen jeder Spannung und jedes Widerspruchs in dieser Art von globaler, negativer, kapitalistischer Konkurrenzvergesellschaftung. In Wirklichkeit, weil eben das bloß ein Staatskapitalismus war, war es der Anfang vom Ende oder von der Krise des globalen Kapitals selber, wie wir inzwischen auch vielleicht ein bisschen mehr wissen können, ja, war eine Etappe. Dieser erste Epochenbruch, der zweite, in dem stecken wir noch mittendrin, komme ich gleich dazu, die neue Weltwirtschaftskrise. Ja, und was hat es nun bedeutet für die Linke und für diese sich zersetzenden, ideologisch auch zersetzenden, ehemaligen nationalen Befreiungsbewegungen? Man kann es erstmal feststellen, ich sage es jetzt gleich provokativ, weil es ja zu dem Problemzusammenhang gehört, Palästina. Ein Staat, der schon, so habe ich schon vor fünf oder sieben Jahren formuliert, ein Staat, der schon vor seiner Gründung zerfällt. In Warlord- und Clan-Regimes, in Korruption und eben in eine ideologische Barbarisierung durch den Islamismus, auf den ich jetzt gleich noch kommen werde. Und ähnlich, wenn auch nicht in derselben Weise natürlich, kann man es mit haben wir es mit einer ideologischen Zersetzung und Auflösung dieses Impulses dieser nationalen Befreiungsbewegungen auch in der übrigen Welt zu tun, ob in Lateinamerika oder in Asien und anderswo. Dieser Impuls ist einfach tot, weil es keine nationale zentrierte Entwicklung mehr geben kann unter den neuen weltgesellschaftlichen, weltkapitalistischen Bedingungen. Ja, und jetzt taucht da dieser Islamismus auf. Nicht nur in Palästina natürlich, aber da auch eben in Gestalt der Hamas, wie wir wissen. Was ist das nun? Und auch darüber ging die Auseinandersetzung zwischen mir und eben diesen Antideutschen damals vor 5 beziehungsweise mittlerweile schon vor 10 Jahren mit dem 9/11. Es ist meiner Ansicht nach dieser Islamismus kein vormodernes Relikt oder keine Mobilisierung vormoderner regressiver Tendenzen im Sinne einer agrargesellschaftlichen Rückständigkeit. Er ist auch keine dem Kapitalismus äußerliche Barbarei. Und erst recht natürlich ist er ungeheuerlich, das überhaupt so auffassen zu können. Erst recht ist er natürlich keine Befreiungsbewegung, sondern er ist eine ganz spezifische postmoderne Krisenideologie auf dem Boden des sich zersetzenden Weltkapitals. Das heißt auch des modernen, warenproduzierenden Patriarchats, ein genuines Produkt der kapitalistischen Krise also. Es gibt hier gar kein wirklich inneres Verhältnis zu vormodernen Kulturen. Es ist das, was die Theoretikerin Roswitha Scholz, die da auch in unserem Theoriezusammenhang arbeitet, als postmoderne Verwilderung des Patriarchats in der Krise bezeichnet hat. Wir haben es also hier zu tun, unter anderem mit Sexismus und extremer Frauenfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit, Terror und Folter gegen Marxisten, brutal autoritäre Regimes, also eigentlich um ein Syndrom, das sich gegen alles richtet, wofür die Linke eigentlich jemals eingestanden ist. Das muss man mal ganz hart und klar festhalten. Wie man das nun genau analytisch bezeichnen kann, das ist noch offen. Man muss das weiter analysieren, aber man kann durchaus von einer Art Gottes- oder Religionsfaschismus reden. Und das hat sich inzwischen längst amalgamiert mit dem modernen westlichen Antisemitismus, der da inzwischen aufgegriffen wird. Das ist nicht einfach mehr sozusagen ein Grenzkonflikt oder ein Interessenkonflikt, sondern das ist aufgeladen, gerade über diese islamistische Ideologie eben mit dem modernen Antisemitismus. Ja, und wie verhält sich jetzt die Linke dazu? Ich habe gesagt, der Großteil der Linken hat diese Umbrüche der Weltgesellschaft, vor allem auch den Zusammenbruch des Realsozialismus, auch das weitgehende Ende der alten Arbeiterbewegung, nicht kritisch reflektiert, nicht wirklich verarbeitet. Und was ist passiert in dieser Zeit mit der Linken, auch mit der radikalen Linken? Es hat meiner Ansicht nach eine Art Dammbruch stattgefunden, sozusagen ein Rückfall hinter den alten Arbeiterbewegungsmarxismus. Ein Dammbruch, in dem diese alte kleinbürgerliche Kapitalismuskritik oder dieser Antikapitalismus, dieser Reaktionäre gegen das Finanzkapital, ja, verbunden mit einer keynesianischen Nostalgie, die Beschwörung eines produktiven Arbeitsplatzkapitalismus gegen die Spekulationshaie und Banker und so weiter. Ja, man könnte sagen, ein Großteil der Linken, nicht nur dieser antiimperialistischen, aber die natürlich auch, ist bei dem angelangt, was der traditionelle Marxismus als den Sozialismus der dummen Kerls bezeichnet hat. Bei dieser kleinbürgerlichen Kapitalismuskritik, die immer schon anfällig für Antisemitismus war. Und es ist natürlich auch, ja, springt ja geradezu ins Auge, die ideologische Nähe zu der Nazi-Parole vom Schaffenden gegen das raffende Kapital. Das mag man so verleugnen und verschwiemeln. Man mag behaupten, die Leute, die sowas sagen jetzt, die so eine verkürzte Kritik am Finanzkapital bringen, die Ursache und Wirkung verwechseln, denn natürlich kommt dieser Finanzkrach, diese Finanzblasen, die kommen nicht aus Jux und Tollerei von irgendwelchen Spekulanten, sondern die kommen aus der Krise der produktiven Basis des Kapitals selber. Sie sind eine Folge und keine Ursache. Und das werden wir auch noch weiter, denke ich, im weiteren Verlauf dieser Krise, die noch lang nicht beendet ist, auch noch zu spüren bekommen. Aber jetzt zu sagen, das sind Leute, die blicken bloß nicht ganz durch. Nicht? Und ich denke, das ist auch eine Verharmlosung. Ja? Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr als genug Leute, nicht nur bei den Rechten, sondern auch bei den Linken und bis ins Liberale, bis in die berühmte bürgerliche Mitte hinein, die so eine Interpretation von der Nähe, von deren Identität fast schon zum Antisemitismus mit dem Modernen, sie wissen, ja? Sie durchaus wissen, ja? Sozusagen das so behaupten wollen. Sie wollen das ganz einfach, weil sie sonst keine andere Möglichkeit sehen, überhaupt noch sozusagen sich zu positionieren. Sie wollen diese billige, verkürzte, falsche, auf den Kopf gestellte Pseudokapitalismuskritik, weil sie eben billig davon kommen wollen, weil sie eigentlich nur zurück wollen zu einem guten, alten Arbeitsplatzkapitalismus. Und wie verhält sich das jetzt dann, diese Entwicklung bei den ehemaligen nationalen Befreiungsbewegungen, diese Zersetzung, speziell in Palästina, der Islamismus, und diese selber sich zersetzende, sich auflösende, in Richtung eben dieses Sozialismus der dummen Kerls auflösende westliche Linke. Es deutet sich an, eine unheilige geistige Allianz zwischen dieser ideologisch verwahrlosten westlichen Linken und den ideologisch verwahrlosten ehemaligen nationalen Befreiungsbewegungen, speziell der palästinensischen, in Richtung einer antisemitischen Kriseninterpretation und eines damit zusammenhängenden militanten Anti-Israelismus, der noch weit über den vorherigen hinausgeht. Verschärft hat sich nun diese Auseinandersetzung in den letzten Jahren durch zwei Entwicklungen in der Weltgesellschaft, die ich jetzt kurz skizzieren möchte. Das ist, denke ich, auch wichtig, um sozusagen Schritt für Schritt, das geht sozusagen fast schon Jahr für Jahr und Monat für Monat, diese Entwicklung. Erstens ist es die Veränderung der geopolitischen Lage nach dem Scheitern des westlichen Weltordnungskriegs, insbesondere im Irak. Auch in Afghanistan zeichnet sich ja dieses Scheitern ab. Ich denke, der westliche Kapitalismus ist hier eben nicht der Gärtner, sondern der Bock. Ne? Er hat diesen Weltregion eigentlich nichts anzubieten. Er kann in gar keiner Weise hier eine Befriedung erreichen, was natürlich nur heißt, dass sozusagen die barbarische Formierung, die er da hervorgetrieben hat, dass er mit der selber nicht mehr fertig wird. Ne? Also es gibt hier keine gute Seite mehr. Ne? Diese Veränderung der geopolitischen Lage, die sieht eigentlich so aus, man kann von einer Blamage des Demokratisierungspostulats, das vor ein paar Jahren noch auch von den Antideutschen mitgetragen wurde, ne? Also als käme hier, würde dieser Weltordnungskrieg im Irak zum Beispiel eine Zivilordnung, eine Zivilgesellschaft, eine Demokratie westlichen Musters, für die es überhaupt keine ökonomischen Grundlagen gibt, sozusagen einführen können. Und vor allem, die Folge dieser geopolitischen Veränderung ist eine Verschlechterung statt eine Verbesserung der Lage Israels. Und warum? Im Resultat dieses Irakkriegsfiaskos gab und gibt es eine Erosion in den nahöstlichen Machtverhältnissen. Und zwar zugunsten des gottesfaschistischen, ich nenne es mal so, Regimes im Iran. Das sozusagen zur regionalen Macht aufgestiegen ist, das nach der Atombombe greift, also es ist ja ein Witz zu glauben, dass die das nicht tun. Ne? Also das ist ganz eindeutig, das ganze Atomprogramm, das ist der Versuch nach der Bombe zu greifen, sich damit sozusagen tatsächlich zu dieser Regionalmacht eben endgültig zu machen. Und damit verbunden der Aufstieg der protostaatlichen Gebilde in der Nachbarschaft Israels, nämlich der Hisbollah und der Hamas. Die Hisbollah ist ein Staat im Libanon, die vom Iran eben protegiert wird, auch mit Waffen beliefert wird. Die Hamas ist, hat die Macht im Gazastreifen ergriffen, wird auch vom Iran unterstützt. Und das ist jetzt eben, wie immer man sich verhalten mochte, zu der früheren palästinensischen, noch von der PLO getragenen Intifada, wie gesagt, verkürzt und nicht in, im emanzipatorischen Sinne zu interpretieren, war auch das schon. Aber eben Steine werfende Jugendliche, ja, und eine raketenbewehrte und mit immer mehr mit modernen Waffen aufgerüstete, sozusagen asymmetrische Kriegführung von diesen islamistischen Bandenkriegern, ja, diesen protostaatlichen Gebilden, das ist was qualitativ anderes. Ja. Und hier kommt jetzt die Militäroperation Israels ins Spiel. Ich will jetzt gar nicht hinaus auf die Auseinandersetzung um Details und Vorgehensweise dieser Militäroperation. Da gibt es auch in Israel eine Diskussion, eine Auseinandersetzung, da gibt es die und jene Kritik. Darauf will ich mich jetzt überhaupt nicht einlassen, weil darum geht es auch diesem Anti-Israelismus, der sich darauf bezieht, überhaupt nicht. Es geht nicht um die speziellen Kriegführung, sondern es geht darum, dass Israel überhaupt militärisch eingegriffen hat gegen diese islamistischen, barbarischen, protostaatlichen Regimes. Das wurde ja auch nicht völlig mitgetragen von den USA, erst recht nicht von der EU. Und die Atomrüstung des Iran wird auch westlicherseits verharmlost. Ich denke, das ist blutig ernst zu nehmen, dass Ahmadinejad gesagt hat, Israel wäre ein One-Bomb-Land. Das heißt, aufgrund seiner Kleinheit würde eine einzige Atombombe genügen. Und auf den Iran könnte man seinetwegen mehrere Atombomben schmeißen, der würde trotzdem noch überlegen. Also sieht man, was hier sozusagen, was für eine Option hier aufdämmert. Ja? Und die, denke ich, muss man blutig ernst nehmen. Dann kann man sagen, also in dieser Hinsicht ist es für mich innerhalb dieser innerlinken Auseinandersetzung einerseits eine Blamage der Antideutschen, ne, die ja genau diesen Zusammenhang nicht wahrhaben wollten, was da jetzt genau die Folge des Irakkriegs geworden ist. Umgekehrt aber eine fast noch schlimmere Blamage der Antiimperialisten, die hier auch wirklich alle Augen zu kneifen. Denn eine der Folgen war ja nicht nur der Aufstieg der Hamas, gefördert vom Iran, sondern auch der Bürgerkrieg innerhalb der Palästinenser. Ja? Das wird von dieser Anti-Imblinken so getan, als gäbe es das so gut wie gar nicht. Ja? Von Seiten der Hamas war der Siegeszug erst im Gazastreifen, die Ermordung und Folterung von säkularen PLO-Mitgliedern, sogar noch während des Gazakriegs 2009. Ja, sind reihenweise PLO-Leute von der Hamas wirklich ermordet worden. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Für mich ist das selbst noch im Sinne des Anti-Imperialismus von vor 30 Jahren, ist es sowas von schamlos, ja, dass jetzt Teile der Linken dieser Hamas was abgewinnen wollen. Ja. Dass sie wirklich sozusagen die fast schon stilisieren zu einer Widerstandsorganisation, ja, was immer da das heißen soll. Und das Ganze verschärft sich noch, ich bin immer noch bei dieser Veränderung der geopolitischen Lage, durch eine weitere unheilige Allianz, nämlich zwischen Chavez in Venezuela und diesen neuen linkspopulistischen lateinamerikanischen Regimes, diese unheilige Allianz mit den islamistischen, antisemitischen Bewegungen und vor allem natürlich mit dem Ahmadinejad-Regime im Iran. Das ist sozusagen der Gipfel dieser ganzen Geschichte. Ich meine, das, was hier als der Sozialismus des 21. Jahrhunderts bezeichnet wird in Venezuela, ist, denke ich, theoretisch, ist also überhaupt nicht haltbar, ist praktisch sozusagen ein Kaudillismus, der auf, also so eine Führersozialismus mit linkspopulistischen Zügen, der durchaus auch Armenviertel finanziert hat, eben mit diesen Ölgeldern, nicht? Die gleichzeitig übrigens dann in USA angelegt werden, nicht? Wie übrigens auch die iranischen oder andere. Und sozusagen letztendlich auch am Weltmarkt scheitern wird, denke ich. Ja? Aber gleichzeitig mit dieser ideologischen Aufladung, mit diesem richtig hasserfüllten Anti-Israelismus während des Gaza-Konflikts 2009 wurden von Venezuela und Bolivien, glaube ich, die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. Es gab sogar in Venezuela, ich habe das nur der Neuen Züricher Zeitung entnehmen können, sonst wurde das weitgehend totgeschwiegen, es gab Angriffe von Chavez-Anhängern auf Synagogen in Venezuela. Also das ist schon keineswegs bloß was äußerlich Geopolitisches. Das ist handfest, manifest antisemitisch auch aufgeladen. Und es gibt insgesamt in dieser Entwicklung sowas wie eine unübersehbare Nähe auch zu den Nazi-Interpretationen der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, zu den Interpretationen der neuen Weltwirtschaftskrise seit 2008. An vorderster Stelle wieder Ahmadinejad, der auch da hier ganz klar die jüdische Hochfinanz und so weiter, also ganz klar eine NS-Terminologie verantwortlich gemacht hat, bis hin übrigens zu eben Staatspräsidenten in Asien und eben auch Teilen eben dieser Linken, auch der lateinamerikanischen. Also, wenn man jetzt mir sagt, ja, also, wie kannst du da noch überhaupt sozusagen von einer Linken sprechen? In gewisser Weise kann man es auch nicht mehr, nicht? Aber einen Lichtblick gibt es dabei, nämlich der steinalte Fidel Castro, nicht? Der hat vor ein paar Tagen erst, noch während ich da mir überlegt habe, dieses Referat und diese Veranstaltung heute, wenigstens gesagt, also diesen Antisemitismus der Islamisten, den macht er nicht mit. Und der Ahmadinejad soll da gefälligst sein Maul halten und diesen Holocaust, den hat es wirklich gegeben. Und hier ist wenigstens mal gegenüber dieser ganzen extremen Verharmlosung von Seiten auch der radikalen Linken in Europa und Deutschland eben mal von einem sozusagen ihrer Ikonenfiguren, ihrer Galionsfiguren mal was Richtiges gesagt worden. Nicht? Was immer man sonst zu dem Problem in Kuba sagen mag. Ja, und was passiert da jetzt? Also ich habe versucht, das so zu skizzieren, so einen Zusammenhang herzustellen, der mündet jetzt in diese Weltwirtschaftskrise aus, auch wenn sie angeblich für Deutschland schon wieder vorbei sein soll. Ich halte das für einen großen Irrtum. Das war erst die erste Etappe, die zweite Welle wird da noch kommen und es wird, denke ich, auch in der ganzen Welt diese Krise noch ihre zweite Welle bekommen. Da ist jetzt wirklich die Frage, gibt es noch in der Linken eine Position, die darauf, auf diese Krise des Kapitalismus emanzipatorisch reagieren kann? Und ich denke, was man erlebt hat voriges Jahr bei der Gaza-Intervention, dieser maßlose Hass gegen Israel bei den Militäroperationen gegen das Hamas-Regime, wo Israel als das neue Nazi, die neuen Nazis hingestellt worden ist, die Juden als das neue Tätervolk, die Hamas sozusagen dagegen als eine Art Volkswiderstand. Ich habe es in meinem Artikel, in dem ich das dann aufgerollt habe, ironisch gesagt, als geschrieben, das war eher Karl May als Karl Marx, nicht? Der linksdeutsche Kara Benemsi, der identifiziert sich irgendwie klammheimlich mit diesen bärtigen, Kalaschnikow-schwingenden Gestalten, nicht? Und das gehört mit zu dieser ideologischen Verwahrlosung. Ich denke, es geht, wie gesagt, nicht darum, dass die Kriegführung als solche auch in Israel umstritten ist. Ja, das weigere ich mich so in dem Kontext, ja, wo sowas kommt, was ich gerade geschildert habe, zum Thema gemacht wird, da weigere ich mich, das zum Thema zu machen. Weil das lenkt ab. Da wird sozusagen was man kritisieren kann oder was auch Israelis kritisieren, das wird bloß instrumentalisiert für was ganz anderes, nach dem Motto, die Juden sagen es ja selber. Ja? Es wird dieses Messen mit zweierlei Maß. Es hat jemand aus unserem Zusammenhang, der in Italien lebt, unserem Theoriezusammenhang mal einen schönen Satz gesagt, in dem das schlaglichtartig beleuchtet wird. Der Satz heißt nämlich, die Kurden haben das Pech, nicht von Israel unterdrückt zu werden. Das ist nämlich dieses Messen mit zweierlei Maß. Es gibt in der ganzen Welt mittlerweile Bürgerkriege, Unterdrückungsverhältnisse, noch und nöcher, auch eben diese, selbst der westliche Weltordnungskrieg in Afghanistan, nicht? Selbst wenn ganze Dörfer ausradiert werden, ja, das wird noch lang nicht so skandalisiert, ja, wie wenn Israel ein paar Bomben auf irgendwelche Tunnels fallen lässt. Ja. Es wird einfach mit dieses Messen mit zweierlei Maß, heißt eben, da steht was anderes dahinter. Etwas, was der Professor Micha Brumlik, eben auch einer, der sich damit beschäftigt hat, ein Pädagoge, als unbewussten Judenhass bezeichnet hat, der in einer Weltkrise, wie wir es jetzt haben, auch weltweit wieder hochkommt. Und auch da, wo man es gar nicht mit Juden zu tun hat, denn auch das ist ein Kennzeichen des Antisemitismus als Ideologie, er funktioniert auch ohne handgreifliche Juden. Es geht um eine Projektion, ja? Um eine Projektion auf etwas, was man nicht begreifen kann oder genauer gesagt nicht begreifen will. Das heißt, es gibt einen inneren Zusammenhang in der Linken, auf die ich mich immer noch beziehe, der radikal kritisiert werden muss, nämlich ein falscher, verkürzter, neokleinbürgerlicher Antikapitalismus einerseits, der nur auf das Finanzkapital zielt und nicht auf die Produktionsweise als solche, der Ursache und Wirkung der Krise verkehrt und so weiter, und eine klammheimliche Annäherung an antisemitische Kriseninterpretation und an diese offene Israelfeindlichkeit als Kehrseite derselben Medaille. Da gibt es einen inneren Zusammenhang. Das ist diese Entwicklung, die Linke durchgemacht hat, wo sie eben nicht über den traditionellen Arbeiterbewegungsmarxismus hinauskommt, ihre Kritik rationaler, tiefer, weitgehender macht, sondern wo sie dahinter zurückfällt. Ja? Und ich denke, dass wenn hier Israel geradezu als projektiver, ideologisch konstruierter Stellvertreter für das Weltkapital herhalten muss, dann ist das sozusagen fast schon ein uneingestandener Selbsthass dieser Linken, weil man um die eigene ideologische Regression und Verwahrlosung in der Kapitalismuskritik im Grunde insgeheim weiß. Ja? Aber diese Kritik eben nicht weiterentwickeln, den Zusammenbruch des Sozialismus, das Ende dieser alten Arbeiterbewegung nicht kritisch verarbeiten will. Ja? Und dann klammert man sich eben an etwas, was dann wirklich nur noch reaktionär ist. Ich will abschließend noch zwei Punkte ganz kurz thematisieren. Und zwar, das eine ist, wie kann die Lage der palästinensischen Bevölkerung denn verbessert werden? Das ist ja immer die Frage, ne? Die dann kommt. Da wird dann oft gesagt, ja, du redest hier für Israel und du sprichst von Israel-Solidarität und was ist denn mit den armen Palästinensern, die kein Wasser haben und was? Da nimmt man dann schon in Kauf, dass sie die Hamas im Gazastreifen gewählt haben. Ne? Das wird als legitime Volksvertretung und so weiter. Auf all das will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern was eine wirkliche Verbesserung wäre. Weil man kann ja durchaus davon ausgehen, dass nicht alle Palästinenser, ne, sozusagen nun diesen Weg da mitmachen. Die meisten möchten wahrscheinlich eher einfach ihre Ruhe haben und möglichst einfach ein bisschen besser leben können. Ja? Und sie werden hier sozusagen hineingezogen in diese Konfliktkonstellation. Jetzt ist für mich die Frage, das jetzt vielleicht auch für manche Linke in Israel oder für manche israel-solidarische Linke ein bisschen ketzerisch, die Frage ist für mich, besteht eigentlich das größte Glück der Palästinenser oder überhaupt irgendwelcher Menschen darin, einen eigenen Staat zu bekommen? Ja. Denn für Israel, für die Juden, war das ja aus dieser mörderischen Verfolgungsgeschichte sozusagen eine Konsequenz. Ja. Aber ist es denn sozusagen, hier würde ich sagen, müsste eigentlich die Staatskritik einer radikalen Linken, einer Kapitalismuskritik auch mit eintreten. Denn was würden sie unter jetzigen Bedingungen denn bekommen? Ja? Sie würden ein wirklich grauenhaftes Regime bekommen, ja? Wo irgendwelche Killertypen, ja, ähnlich wie im Kosovo vielleicht, ja, mit gepanzerten Mercedes-Limousinen dann rumfahren, ja. Aber es würde ihnen um keinen Deut besser gehen. Ja? Ich denke, dieser Palästinenserstaat, das ist sozusagen eine Projektion, die da gesetzt wird, um dem Problem eigentlich auszuweichen. Was mir dagegen viel wichtiger erscheint und was mir erstaunlich vorkommt, dass das nicht thematisiert wird, ich finde es fast nirgendwo, ja? Dass nämlich, ich weiß nicht, ob die Mehrheit oder ein Teil bloß, aber jedenfalls sehr viele Palästinenser, die so bezeichnet werden, nicht? Die leben ja in Jordanien, im Libanon, in Syrien, in Ägypten und anderen arabischen Ländern. Ja? Und was ist da mit ihnen eigentlich? Sie sind dort zwangsghettoisiert. Ja? Ihnen wird seit 40, 50 Jahren die Staatsbürgerschaft verweigert. Ja? Sie haben kein Recht auf freie Berufswahl. Ja? Sie dürfen keine Arbeit annehmen. Sie haben eine Situation wie hier illegale Migranten zum Teil. Ja? Und das Naheliegendste wäre doch, der Großteil von denen in zweiter, dritter Generation, die sind dort geboren. Ja? Das Naheliegendste wäre doch, dass ihnen die vollen Rechte in diesen Ländern zugestanden werden. Ja? Und sollte es dann nochmal einen Palästinenserstaat geben, dann können sie ja die doppelte Staatsbürgerschaft, was weiß ich, bekommen. Aber das wäre doch das Elementarste für die Verbesserung der Lage. Ja? Und genau das wird systematisch verweigert. Ja? Da ist doch ein Punkt, der auch für die Linke interessant wäre, ja? Gerade wenn man das vergleicht mit der Situation eben von Menschen hier, ja, und in Nordamerika, nicht, die unter Diskriminierungen leiden. Und hier wird sozusagen so getan, als wäre das keine Diskriminierung. Ja. Also das ist mal so ein Punkt, der sonst nicht zur Sprache kommt. Und dann der zweite abschließende Punkt, nämlich die notwendige Kritik des anti-islamischen Rassismus in Europa und der Bundesrepublik. Aktuelles Stichwort Sarrazin. Das ist natürlich auch unbedingt notwendig. Der Sarrazin hat er nicht umsonst übrigens auch gleichzeitig die Juden schon wieder mit einbezogen. Das jüdische Gen, von dem er da gesprochen hat. Ich habe jetzt gestern im Stern eine wunderschöne Karikatur gesehen. Da liegt der Sarrazin so im Bett, zieht die Bettdecke über sich und ist entsetzt und so, und als Gespenst steht eine voll verschleierte, also man kann natürlich nicht erkennen, dass es eine Frau überhaupt ist, diese Burka verschleierte, ganz als wie eine Art bläuliches Gespenst, und die hat so eine Schärpe, auf der steht, rumgeschlungen, auf der steht Miss Germany. ich denke, hier kann man durchaus Klarheit gewinnen, ja, als von der linken emanzipatorischen Position aus. Und auch hier gibt es eine falsche Polarisierung der Linken, denn Antisemitismuskritik und Rassismuskritik werden teilweise gegeneinander ausgespielt. Ne? Es gibt offen rassistische Töne, beziehungsweise deren Unterstützung, zumindest durch, wie ich sie nenne, Hardcore-Antideutsche, ja, die sozusagen für die einfach ein Feindbild Menschen aus islamischen Ländern besteht mittlerweile. Ja. Und die zumindest billigend in Kauf nehmen, dass hier rassistische Positionen vertreten werden, die in vielfältiger Weise, Sarrazin ist ja nur ein Beispiel, eben in Europa und in Deutschland und anderswo zum Ausdruck kommen. Und auf der anderen Seite eine mehr oder weniger offene Unterstützung eines migrantischen Antisemitismus. Ne? Durch antiimperialistische Linke natürlich auch wieder. Ich habe es mal in so einer Diskussion so auch versucht zu ironisieren, indem ich gesagt habe, also da gibt es dann tatsächlich Leute, die könnten noch aus ihrer Marx-Lektüre den tendenziellen Fall der Profitrate rekapitulieren, ne? und gleichzeitig müssen sie sich arg zusammenreißen, um nicht zu brüllen, Allahu Akbar und nieder mit Israel. Nicht? Also da passt, da klafft auch wieder was auseinander. Und ich denke, man kann das durchaus auf die Reihe kriegen. Man muss sich übrigens nur noch die Doppelstrategie der NPD anschauen, nicht? Der Neonazis. Die machen das nämlich so. Die haben während des Gaza-Kriegs sich teils beteiligt, teils eigene Solidaritätsveranstaltungen und Demos mit der für die Hamas gemacht, nach dem Motto, das heldenhafte palästinensische Volk unter Führung der Hamas, ja, kämpft dort gegen den israelischen Imperialismus und so weiter. Und gleichzeitig, und übrigens im selben Atemzug, haben sie hier Kampagnen gegen Moscheebau unterstützt, nicht? Sagen also sozusagen, haut ab von hier, ne? Rassistisch, ja? Und gleichzeitig aber da unten bei euch, ja, da dürft ihr Nationalisten sein, da sollt ihr sogar sein, und da müsst ihr vor allem die Israelis denen eins auf die Mütze geben. Ja? Da haben wir das sozusagen so richtig beisammen. Nicht? Was bei der Linken getrennt ist und auseinanderfällt. Und ich denke, man kann hier ganz unzweideutig Positionen beziehen. Denn für mich gehört Israel-Solidarität und Kampf gegen Antisemitismus untrennbar zusammen mit dem Kampf gegen jedweden Rassismus. Auch den anti-islamischen, der Menschen bloß wegen ihrer Herkunft, ihrer Religions- oder Kulturzugehörigkeit verfolgen will und diskriminieren will. Ja. Das heißt aber eben, und das ist der Punkt, ja, das heißt ja nicht im Mindesten, dass die in dieser Hinsicht in Schutz genommenen Menschen die besseren Menschen sind. Ja. Sie können unter kapitalistischen Verhältnissen ihrerseits rassistisch, sexistisch, antisemitisch und so weiter reagieren. Und das ist dann eben ebenfalls zu bekämpfen. Ja. Das ist doch ganz unzweideutig. Kann man doch ganz eindeutig die Sache festlegen. Ja. Ich möchte es mal am Beispiel von Hartz IV sogar nochmal verdeutlichen. Ja. Als ein linker Kritiker des Kapitalismus und der sozialen Restriktionen kann man natürlich, muss man gegen Hartz IV sein, muss man diese Hartz IV-Gesetzgebung ablehnen. Ja? Das heißt aber doch nicht, ja, dass ich nicht in Rechnung stellen kann, dass Leute, die von Hartz IV betroffen sind, ja, dass die, wenn die ihre Frau verprügeln, ja, oder wenn da einer antisemitische Parolen grölt, dass ich dem gegenüber doch nicht deswegen, weil er Hartz-IV-Opfer ist, ja, jetzt sag, ja gut, weil du Hartz-IV-Opfer bist, darfst du das auch. Ja. Oder womöglich noch bei migrantischem Hintergrund dann zu sagen, ja, das ist halt denen ihre Kultur oder so. Ja. So eine Kultur gibt's überhaupt nicht und die hat's auch nie gegeben. Ja. Diese Verwilderung des Patriarchats und diese ideologischen Verwahrlosungen sozusagen als kulturellen Inhalt hätte. Ja? Und ich denke also, um das am Schluss noch klar zu sagen, es ist hier von Seiten der Linken Klarheit und Unzweideutigkeit möglich. Und ich denke, um das nochmal mein ganzes Referat zusammenzufassen, der Hauptmotor einer Unklarheit und Zweideutigkeit in der Linken ist gegenwärtig der linke Anti-Israelismus. Und da gilt es für mich, Farbe zu bekennen, was ich hiermit getan habe.